20 Uhr, guten Abend. Hier ist die 100,4, Ihr Radio von hier. Möbelgill, das große Einrichtungshaus der Südpfalz. Zweimal in Herxheim bei Landau. Präsentiert das Wetter. Und zwar für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Aussichten bis morgen früh, vor allem in den nördlichen Bereichen, kommt es zeitweise zu Niederschlägen. Im Süden zeigt sich öfters die Sonne. In der Früh treten Nebelfelder auf. Temperaturen um 10 Grad, im Bergland um 6 Grad. Fatal. Ein Drittel aller Deutschen fühlt sich nicht ganz wohl. Riskant. Das Volk der Dichter und Denker ist zu fett. Stress, Umweltbelastungen, Hektik und eine falsche Ernährung verdichten sich zu einer konkreten Bedrohung Ihrer Gesundheit. Tun Sie etwas dagegen. Verlangen Sie Gehe Balance, das Ausgleichsprogramm aus wertvollen Vitaminen, leckeren Müslis, wichtigen Mineralien, Spurenelementen und Ballaststoffen. Gehe Balance gibt's dort, wo die Gesundheit wohnt. Exklusiv in Ihrer Apotheke. Gehe Balance. Mehr als gut drauf. Aktuelles über Immobilien und neueste Informationen aus der Wirtschaft von Anlageberatung Resch. Wie immer live, morgen ab 20 Uhr. Sie haben Spaß am Sex? Sie suchen einen Sexshop, wo Diskretion, Niveau und Atmosphäre großgeschrieben werden? Wir wissen wo. City Sex Boutique in Kehl in der Rheinstraße 62, 50 Meter vom Marktplatz. Und City Sex Boutique in Offenburg in der Heinrich-Hertz-Straße 20 im Industriegebiet West 2. Also, auf bald in der City Sex Boutique. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu, Neu, Neu. Neus Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 20 Uhr und 2 Minuten, hier ist die 104. Die Störung auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Baden-Baden und Bühl besteht nicht mehr. UKW 100,4, Ihr Radio von hier. Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Brille aufsetzen. Klar. Flügelklappen runter. Klar. Heckfedern. Achtung, wir starten. Ist wieder da. Charlie! Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Montagabend, Nachtschwärmerzeit. Luft. Hey, Charlie. Heute haben wir wieder ein Gewinnspiel. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie! Und viel Spaß, ganz neue Saisons und einen Damenschuhverkäufer, kennt ihr denn? Das stimmt. Dieser Mann ist zufällig Al Bundy. montags Nachtschwimmerzeit. Und das ist immer der erste Tag in der Woche. Und wenn man den geschafft hat, dann geht's wieder wunderbar für den Rest. El, was meinst du denn zu? Stehst du einmal schlecht im Futter, halt dich an die dicke Mutter. Du bist unmöglich wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Alles einsteigen, der Flug geht ab. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Nach schon mal immer mehr kommt von den Japanern, selbst des Joden. Habt ihr gewusst, dass sie das Joden erfunden haben? Ja, ein Japaner. Auf einer Bergtour in Bayern fiel sein Transistorradio in eine Felsspalte. Da rief er dem Bergführer zu, hol du die Ladio, hol du die Ladio. Was ist denn Sex? Ja, das ist, ja, wie soll ich das sagen? Das ist halt kompliziert. Ja, was ist denn jetzt Sex? Jetzt sag schon. Auf und nieder, immer wieder, auf und nieder, immer wieder, auf und nieder, immer wieder, auf und nieder. Hey Leute, aufgepasst! Hier ist der absolute Hammer für euch! Everybody say yeah, 20.20 Uhr wird's gleich und ihr seid vollkommen richtig, hier ist die 100,4. Hier ist die fröhliche Welle aus Bahnmann. Es lebe die Volksmusik. Und so kurz nach halb haben wir unser Gewinnspiel, klar. Na ihr Pappnasen, hier kommt der schnellste Mülleimer aus dem ganzen Westen. Ja! Jetzt komm ich, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Jump, jump, jump, party and swing. Ooh, yeah. 3, 2, 1, fire. Can hear the beat, talk about the Indian tribe, jump left. Die Gruppe Shananana von, der Song heißt Wigwam. 20.24 Uhr. El Bundy, du stehst mir ja heute Abend wieder die Show. Ab 20.45 Uhr bei RTL. Wo bist du jetzt gerade, El? Ich bin durch die Gegend kutschiert und habe den Sender gehört bei 1500 Watt. Oh, volle Power. 1, 2, 3, hey, DJ! Wir machen jetzt Rabatt. Tja, dieser Look ist echt unschlagbar. Ja! Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas! Programm, ey! Das machen wir MTV Spezial. I got you, babe. Got you, babe. I got flowers.

Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Oh, yeah! Yeah! Genau, kurz vor dem Gewinnspiel muss ich den euch aufs Auge drücken. Klein Wolfgang wünscht sich zum Geburtstag einen Tampon. Seine Mutter ist bestürzt. Wie kommst du auf diese Idee? Na, ich habe im Fernsehen gehört, dass man damit Tennis spielen kann, Skilaufen, Schwimmen, Autofahren. Das war ein Witz? Ja, El, das war ein Witz. Aber das soll ein Witz gewesen sein, ha? Aber den hast du garantiert nicht verstanden. Was, ehrlich? Den hast du verstanden? Das kann ich fast nicht glauben. Okay, El, kündige das Gewinnspiel an, bitte. El. El Bundy. Los. Hey, Leute. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Und schon geht's los. Everybody in the house of love. Everybody. Everybody in. 20.44 Uhr. Wir sind immer noch mitten in unserem Gewinnspiel nach Schwärmer. Because tonight. Nach Schwärmer vielleicht kurze Informationen, während hier noch das Gewinnspiel weiterläuft. Ab April ändert sich ja auch was hier. Ihr habt ja schon gehört, jetzt heißt hier 100,4, der ändert sich aber dann noch mehr. Zum Beispiel, dass der liebe Charlie sonntags und montags nicht mehr da ist. Oh nein! Aber dafür mittwochs. Ja, mittwochs. Ab April, und zwar mittwochs von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts, 4 Stunden nonstop. Was sagt ihr dazu? Und für alle, die nördlich oder südlich wohnen, noch zwei weiteren Frequenzen. Südlich auf der 101,1. Das ist also Schwarzwaldradio Radio Regenbogen. Und nördlich von der 102,8 von der Regenbogenfrequenz. Natürlich nach wie vor auf der 100,4 auch. Und da werden sich dann auch die Telefonnummern ändern. Ruf mich an, wenn ihr echte Nachtschwärmer seid. So, das wären die Titel von unserem Gewinnspiel. Jetzt um 20.52 Uhr habe ich meinen ersten Kandidaten in der Leitung, und zwar aus dem tiefen Schwarzwald. David aus Kirchzarten, ich grüße dich. Hallo. Ja. So, 5 in der Brenn brauche ich, David. Ich hätte da East 17, Madonna, Captain Hollywood Project, Hathaway und DJ Bobo. DJ Bobo habe ich nicht gehört. Era Schur. Ja, genau, sogar. Das ist richtig. Siehst du, im tiefen Schwarzwald ist man auch gut informiert, gell? Ja. Das gibt eine CD für den David nach Kirchzarten im Schwarzwald. Im Black Forest. Aha. Juhu. Power Play. Music Power, Power, Power. Und jetzt in dieser Show... Der Knaller! Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil! Total krass! Völlig ausgetrocknet! Und jetzt in dieser Show... Der absolute Höhepunkt! 1, 2, 3, 4, wop, ba, do, wop, wop, ba, boom. I'm just a woman and you're just a man. And if we talk, we can understand. I like the love transmission. We'll be right back. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Hit me. No problem. Tja, 20.57 Uhr. Was ziehen wir uns jetzt noch rein? Kurz vorm Werbung, vorm Verkehr? Stecker rein und alle Knöpfe aufziehen. Da kann die tierische Post abgehen. Wo treib hier? Und? So ein Typ aus der 5C hab ich die Fresse poliert. Ey Mann, dieser Kerl hat mich schon lang frustriert. Und wie er dann so da lag, da hat er mich gefragt: Was hat es dir gebracht? Nichts, hab ich gesagt. Ich war einfach nur schlecht drauf und die Wut, die musste raus. Ja, dann bin ich wie im Wahn, mach kaputt, was ich kann. Dann leid und ich fühle mich wie eine Sau, dass ich mich dabei zerstöre, Mann, das weiß ich ganz genau. Ich suche eine Tür, ich halte das nicht mehr aus. Ich dreh mich wie im Kreis, verdammt, ich will da raus. Ich will Spaß, aber ohne Gewalt. Ich will stark sein, ohne Gewalt. Ich will frei sein, ohne Gewalt. Ich will dabei sein, ohne Gewalt. Schuldet mir noch Kohle. Und wenn er die nicht bald berappt, dann geht's mir an die Wolle. Denn neulich in der Pause hat mich der Boss gefragt, ob ich ein Messer bräuchte. Na klar, hab ich gesagt. Die Kohle kriegst du später, doch er wollt sie auf die Kralle. Jetzt brauch ich dringend Cash, sonst macht der Typ mich alle. Und so sitz ich irgendwie auf einem Pulverfass. Ich kann nicht vor und nicht zurück, was bleibt, ist einfach Hass. Gewalt ist wie eine Droge, sie killt jedes Gefühl. Ich will nur noch raus aus diesem Scheißspiel. Ich will Spaß, aber ohne Was wird denn das hier, hä? Nicht aufs Klo gehen. Wollte nicht, Sommer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur neu. Neus Fruchtsäfte von Natur aus extra klasse. Genau 21 Uhr. Hier ist die 100,4. Wir haben zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Wenn Sie, wie ich, das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Hallihallo, da sind wir schon. Gestatten, alten Münster. Habe die Ehre, Oberdorfer. Wir sind wir. Jetzt ein super Bier. Wir bringen den Genuss. Mit dem Bügelverschluss. Wir sind hip, wir sind top. Denn wir haben den Überplopp. Oberdorfer Weißbier und Altenmünster Brauerbier. Jetzt neu, auch in der 3-Liter Bügelflasche. Oh Mann, sind die cool. Für 49 Mark kriegt man heutzutage... Na, zum Beispiel eine Doppel-CD mit Volksmusik. Aber die haben Sie doch sicher schon in der Schrankwand stehen, oder? Bei der Bahn kriegen Sie für 49 Mark das Guten-Abend-Ticket. Damit können Sie fahren, soweit Sie wollen. Zwischen 19 und 2 Uhr, zwischen Flensburg und Berchtesgaden, zwischen dem 14. Februar und 31. August. Wenn das nicht besser ist, als immer nur zu Hause auf Ihre Schrankwand zu gucken. Unternehmen Zukunft, Deutsche Bahn. Ihr habt richtig gehört, das ist Loft. Die kommen live ins Gummibär nach Pforzheim am Freitag, den 11.03. Die Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei uns im Gummibär. Der Hammer, Loft live im Gummibär. It's fantastic. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, Ist das der Charlie? Nein, das ist nicht, der ist nämlich schon da. Kommende Samstag, am 12. März, da ist dran Altenheim, Neuried, Altenheim, die Festhalle ist bei Offenburg. Dann Neukirch, das ist nähe Furtwangen im Schwarzwald, in der Schwarzwaldhalle. Und in Frankreich im Elsass in Münchhausen. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus und ist nicht blau. Power Play. Nächste halbe Stunde mit Charlie auf der 100,4. Ihr Radio von hier. Das schönes Fräulein See. Wow. Ach, den Rock'n'Roll, ich kriege nie genug. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, do the dance. Was wäre Nacht schon mal ohne Rock'n'Roll, eh? Charlie macht einfach Spaß. Forever young. Sarah Young, 21:07 auf der 100,4. Und hier ist euer lieber Charlie und der hat sich immer mit dem L. L. Ja, Nachtschwimmer, ich habe da ein Gespräch mitgeschnitten bei Spandis. Das kann ich euch nicht vorbehalten. Dabei fällt mir ein, ich liebe dich, Al. Ja. Hör zu, Beck, ich weiß, dass du ungeduldig deinem Valentinstag-Sex entgegenfieberst. Also hier ist der Plan. Ich kann dich reinschieben zwischen dem Spiel Bulls gegen Pistons und der Schwarzwaldklinik. Da sind ja mindestens 4 oder 5 Werbespots dazwischen. Machen wir es denn zweimal? Hey, eine freche Klappe ist eine einsame Klappe. Weißt du, Al, dieses Jahr habe ich mir mal eine Abwechslung vorgestellt. Peck, die Socken bleiben an. Na, Al, habe ich es dir wieder gegeben? Hey, du, Charlie. Noch nie in meinem Leben hat mich jemand so beleidigt. Mal, das ist die Gruppe Loft und die ist in unserem Sendegebiet und zwar am kommenden Freitag, am 7. März in der Disco Gummibär in Pforzheim. Und für meine Nachtschwimmer tue ich hier alles und jetzt haben wir hier wieder 10 Freikarten und da bitte ich anzurufen. Die ersten 10, die bekommen die. Das wäre dann die 07. Es geht schon los. 07229 30 77 30. Kommenden Freitag, 11.03. Ich habe das verkehrte Datum gesagt. Two, three. die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Hier auf der 100,4. Grandios, superb, überwältigend, fulminant, absoluter Wahnsinn, der Song Nachtschwärmer. Zwei Wochen auf Platz 2 auf der heutigen Top 100 Liste von Media Control. Müsste bald auf Nummer 1 gehen, ne? Platz 3 Omen, 3 Magic Affair, Platz 4 Happy People, Platz 5 Enigma und Platz 6 wieder gestiegen, Right in the Night und The Sign von Ace of Base. Ace of Base, Platz 7. Ich glaube, ich habe eine schwere Zunge heute, wie sehe ich das? Hey! Nach einem verdammt harten Ritt. Ein verdammt gutes Programm. Okay, Kinder, jetzt steigen wir ein. Zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. 21.22 Uhr auf der 100,4. Und hier heißt es immer Nachtschwärmer Spezial. Und für meine Nachtschwärmer habe ich jetzt eine Spezialfrage. Ich mache jetzt eine Einspielung von einem Film. Ich möchte wissen, wie heißt der. Gibt's auch auf Video, klar. Let the beat control. Nein, das war's nicht. Moin, moin, liebe Sportfreunde. Herzlich willkommen zu Werners Sportstudio, direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Im heutigen Spitzenspiel der Oberliga Nord begegnen sich bei bestem Fußballwetter der 1. FC Süderbrarup und der Gastgeber Holzbein Kiel. Es herrscht eine Bombenstimmung. Circa 63.664 Zuschauer wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Beide Mannschaften befinden sich in Bestform. Ach, und da sehe ich schon die Schiedsrichter. Die Schiedsrichter überprüfen noch ein letztes Mal den korrekten Sitz ihrer Kleidung. Bis zum Anpfiff kann das nun nicht mehr lange dauern. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Na, wer weiß es? 07229. Jetzt ist es soweit. 30, 77, 30. Zum Anpfiff an. Es scheint Probleme zu geben. Ich kann nicht genau erkennen, was das ist. Aha, der Schiedsrichter hat Rohrverstopfung. Wir nutzen diese Verzögerung und überprüfen noch einmal den Luftdruck des Balls. Zweiter Versuch, Bruno Koslowski. Anpfiff. Jawohl, meine lieben Zuschauer. Der Ball ist freigegeben. So, ich bin jetzt einfach in die Leitung reingehen. Darf ich den Robert aus Karlsruhe, 26. Robert! Hallo, Charlie! Was meinst du? Ja, ich meine, das war aus Werner, der Film. Ja! Das ist richtig. Ich danke dir. Tschüss! Super! Ist ja alles super gut, ne? Ah, jetzt sehen wir uns die neue Tour Unlimited rein. Haha! Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Now let my beat control your body. Natürlich wieder hitverdächtig, Tour Unlimited. L, was kommt da jetzt noch? Ja, es kommt noch mehr, mein kleiner Gehirnspasti. Ja, nämlich die Werbung. 49 Mark. Für 49 Mark kriegen Sie doch gerade mal eine Ladung Sprit für Ihren Wagen. Und wie weit kommt man damit? Sehen Sie. Bei der Bahn kommen Sie für 49 Mark so weit Sie wollen, mit dem guten Abendticket. Zwischen 19 und 2 Uhr, zwischen Watt und Watzmann, zwischen dem 14. Februar und 31. August. Und das alles ohne Alkoholkontrolle, ohne Tempolimit, ohne Staus. Unternehmen Zukunft, Deutsche Bahn. Martin Schmid schaut auch gerne für Sie in die Sterne, denn es gibt für alles die richtige Zeit. Und wann für Sie die richtige Zeit ist, das erfahren Sie unter dieser Telefonnummer. 07229 30 75 79. Ich wiederhole noch einmal 07229 und dann die 30 75 79. Während den normalen Bürozeiten ist Martin Schmid für Sie erreichbar. So, Nachtschwärmer, das waren sie dann schon wieder, die ersten anderthalb Stunden mit Charlie 2000, heute Abend auf der 100,4. El, sag du auch noch was. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Nein! Achtung, Nachtschwärmer, hier ist El Bundy. Ja, das wissen wir ja schon. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Zisch ab, El. Nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. 21:30 Uhr, Radio Ladies First. Die 100,4 mit dem Service. Zurzeit liegen keine Meldungen vor.